Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Möchte jemand den Sitzungsleiter machen, sonst würde ich mich anbieten. Ja, alles klar. Wer im Protokoll auch immer mitschreibt, habe ich verstanden. Wer ist denn der Protokollant? Wunderbar, danke, Fullerin. Gibt es Ein- oder Austrittswünsche in oder aus dieser AG? Auch da ist nichts zu vermelden. Das ist ja wunderbar. Es gibt ein oder zwei Leute, die eventuell nach dem LPT mitmachen wollen. Das kann ich einfach mal sagen, mit denen ich geredet habe. Das eine ist der Ruben, das ist der, der das WLAN gemacht hat und das meines Erachtens ziemlich gut. Also was ich so an Rückmeldung bekommen habe, ist das wohl das stabilste WLAN, das es auf dem LPT bisher gab. Und die Nina, die ja auch irgendwie viel gemacht hat, mir extrem viel Arbeit abgenommen hat, die würde uns wohl auch unterstützen. Die hat auch Erfahrung mit dem komischen Hypervisor, auf den wir da umstellen wollen, hier auf den, wie heißt das Kackteil denn, Citrix. Ja. Ich würde nochmal mit dir reden, dann gucken wir mal, aber nur, dass ihr so viel wisst wie ich. Ich habe das gespannt auf Twitter verfolgt und sie schon mal prophylaktisch alle drei in die AG-Technik-Liste eingetragen. Sehr schön. Gut, Aufgaben der letzten Sitzung. Lennart überspringe ich jetzt einfach mal, weil Lennart ist nicht da, da macht das, glaube ich, relativ wenig Sinn. Offene Tickets im RT, da müssten wir mal reinschauen. Ja, ein Ticket hatte ich da letzte Woche nochmal reinkopiert, nachdem ich drüber gestolpert bin. Wir hatten eine Anfrage nach einem fertigen Mumble-Paket, wo ich da mal geguckt habe, ob das geht und wie das funktioniert. Und da steht am Ende des Tickets jetzt, was Sachstand ist. Die Frage ist, was wir damit machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass wir es diese Woche diskutieren. Guck auch gerade mal, ich würde jetzt auch tatsächlich, glaube ich, nur die halbwegs wichtigen Sachen machen, also die in irgendeiner Form dringend sind, wo es die überhaupt gibt. Aber ich sehe da jetzt ad hoc nichts. Das Einzige, was vielleicht halbwegs wichtig wäre, sind die Beantragungsformulare auf piratentechnik.de. Gibt es da zufällig jemand, der sich berufen fühlt, die mal neu zu erstellen? Eigentlich müsste man noch mal gucken, wo die sind. Ob die wirklich weg sind und nicht doch noch irgendwo stehen. Ja, es gibt irgendwie die Vermutung, dass die quasi dadurch, dass der Unterstricher, also der die erstellt hat, irgendwie im Account runtergestuft wurde, die dadurch verschwunden sind. Ich würde behaupten, dass ich das zumindest doof finde, wenn ein Formular an einen Benutzer-Account gebunden ist und dann verschwindet, wenn man den Benutzer löscht oder runterstuft. Keine Ahnung. Gibt es denn jemand, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte? Sonst schieben wir das bis zur nächsten Sitzung erstmal. Ich meine, der Stone Pirate hat sich damit beschäftigt und hätte geguckt, ob die noch irgendwo sind, hat die aber nirgendwo gefunden. Ich würde die verschieben, vertagen. Okay, dann würde ich das jetzt auch erstmal so machen. Dann schieben wir die erstmal bis zur nächsten Sitzung. Gucken mal, ob der Dirk dann da ist und da irgendwas zu sagen kann. Die Frage ist, haben wir einen RT-Admin da? Ja. Die Schiedsgerichts-RT-Zugänge updaten. Also den Benjamin raus und die neuen rein. Ja, die Luna habe ich schon reingepackt. Die eine neue, den Clay, da habe ich das Ticket gesehen, das kann ich gleich übernehmen. Und den Benjamin rausschmeißen kriegen wir auch hin. Ja, kann ich mich gleich drum kümmern. So, dann springe ich einfach mal fröhlich durchs Protokoll und Cloud. Bla, braucht man nicht drüber reden, macht momentan keinen Sinn. Rückschau LPT. Ich würde einfach mal sagen, wir sind ja auch gar nicht so viele, dass irgendwie jeder mal von seiner Sicht erzählt, was er meint, was gut und was nicht so gut gelaufen ist und was wir beim nächsten Mal besser machen können oder was wunderbar funktioniert hat. Ich würde tatsächlich einfach mal ganz frech oben anfangen, Gero, wenn du möchtest. Die Probleme, die ich hatte, lagen größtenteils an mir. Das war jetzt, dass der Funk auf Frequenzen läuft, wo ich mit meinem Gerät nicht hinkomme, aber das ist auch nichts, was die AG-Technik ändern kann. Wenn die PMR-Frequenzen da sind, sind sie da. Ja, ich würde jetzt auch ehrlich gesagt ungern irgendwie in mein Feedback-Pad aber auch nicht, dass das Problem lösen würde. Ja, sag ich ja. Also ich habe ansonsten nichts weiter. Hast du mal einen Link zu deinem Feedback-Pad fürs Protokoll? Da haben auch schon die einen oder anderen was eingetragen, da können wir ja gleich auch schon mal drin gucken. Da habe ich mir auch schon ein, zwei Sachen draus gedanklich geschnappt, die ich gleich sagen würde. Aber ansonsten, Fullerin, willst du noch was sagen zu dem, was du eh schon ins Protokoll geschrieben hast? Ich war ja nicht da, ich habe ab und zu in den Stream geguckt, habe ein bisschen vermisst, dass er gleich losging, aber da hatte ich ja schon gehört, woran es liegt. Und ansonsten kann ich sagen, aber das kann nur der Ansgar beantworten. Die Bilder waren diesmal nicht so scharf wie letztes Mal. Dafür kann es aber viele Gründe geben, unter anderem die schlechte Hallenbeleuchtung. Und ja, ansonsten sah es gut aus von hier aus. Jo, das ist doch schon mal schön. Jörg, möchtest du was sagen? Also ich fand alles gut. Ich hatte Internet an der Akkreditierung und Strom. Du bist ja leicht zufriedenzustellen, das ist ja schön. Gut, es wäre vielleicht irgendwann mal schön, wenn wir so einen kleineren Mensch-Switch haben, der für die Akkreditierung ist, wo man halt sagen kann, die Ports sind nur an der Akkreditierung erreichbar und die anderen Ports haben Uplink, da muss ich nicht mehr meinen privaten mitbringen. Hätten wir gehabt, hättest du noch was sagen müssen. Ist auch nicht so dringend, ich bringe ja meinen kleinen 5-Port gerne mit, aber es ist halt so einfach mal eine Anmerkung, dass irgendwann vielleicht mal das nicht mehr mir hängt. Ja, schreibe ich mal. Fulon, kannst du das vielleicht aufnehmen ins Protokoll? Jörg, nächster LPT, erinnere mich mal dran. Also ich hatte einen Managed-Switch auf jeden Fall noch auf Halde. Plus ich habe jetzt mittlerweile von einem Kunden, wo ich momentan bin, eine größere Spende an Managed-Switchen, sodass wir wahrscheinlich, wenn wir eine Langeweile hätten, sogar beim nächsten LPT das komplette Netz managen könnten. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Pac-Man, möchtest du noch was sagen? Ja, ich fand es etwas doof, was da eben bei Six passiert ist. Das könnte man vielleicht nochmal besser machen. Ansonsten fand ich den sehr schön. Ich habe ja relativ wenig für die AG-Technik gemacht. Ich fand super die Geschichte mit dem Kabel zusammenlegen, beziehungsweise halt so nach dem Motto, hey, ihr würdet uns helfen, die Kabel aus den Tischen rauszufriemeln und dann packen wir die zusammen. Das hat super geklappt. Ja, ich fange jetzt nicht mit Strom an. ansonsten war super. Finde ich schön. Ja, dann kann ich ja mal machen. Das mit Six geht auf meine Kappe. Ich habe alles gemacht, habe dann aber vergessen, dafür zu sorgen, dass die scheiß Kostenübernahme von Steffi unterschrieben wird und dann von Steffi zu Gero oder zu Dirk kommt. Und dementsprechend standen die halt ohne das scheiß Formular bei Six. Dazu kam, dass der Typ bei Six ungefähr so viele IQ-Punkte hatte wie eine Bratpfanne. Und ich auch einfach kein Wort verstanden habe von dem, was er gesagt hat, weil er super leise war und das irgendwie auch auf Nachfrage nicht ändern konnte. Ja, das mit Six ist ein bisschen doof gelaufen, wie gesagt, da muss ich zusehen, dass mir das nächste Mal nicht nochmal passiert oder wer auch immer das nächste Mal macht. Ja, Streaming kann ich vielleicht mal sagen, habe ich Rückmeldungen bekommen von den Gebärdendolmetschern, die haben wiederum Feedback bekommen aus der, ja, wie heißt das korrekt? Naja, Gehörlosen-Szene. Gehörlosen-Community, die haben da wohl auch tatsächlich relativ das angeguckt habe, also sagt, der eine Dolmetscher, also der Mann, der da war, mit dem hatte ich gesprochen, und er sagte, er hätte alleine irgendwie jetzt zu unserem LPT-Stream von 10 verschiedenen Leuten irgendwie Rückmeldungen und Rückfragen bekommen, und der Tenor war aber eindeutig, dass das diesmal wesentlich besser war, dadurch, dass Ansgar die irgendwie größer ins Bild eingebunden und hat und gezoomt hat und tralala, war das wohl diesmal wesentlich besser zu sehen, also speziell dann, wenn das Pult im Kamerafokus war, wenn die ganze Bühne drauf war, war immer noch ein bisschen schwierig. Aber es war auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als beim letzten Mal. Das finde ich schon mal ganz cool. Und vor allen Dingen finde ich auch die Rückmeldung cool, dass die da irgendwie aus der gehörlosen Community irgendwie auch ein bisschen Feedback kriegen. Dann wissen wir nicht beim nächsten Mal, dass wir das tatsächlich nicht nur für Nüsse machen, sondern dass tatsächlich irgendwie anscheinend mindestens ein Dutzend Leute sitzen, die das auch aktiv benutzen. Ja, das Netzwerk, nachdem es einmal lief, lief super rund. Soweit ich das mitbekommen habe. Das war gut, dass wir da morgens, oder dass ich mich da morgens mit dem Typen von der Stadt nochmal hingehockt habe, wir das dann irgendwie den Fehler gefunden haben. Das war dieser komische Lynxis 30-Euro-Switch, der dazwischen hing und der einfach die Performance nicht gemacht hat. Nachdem wir den rausgeworfen haben aus dem Netzwerkkonstrukt, lief das Netz super flüssig. Ich glaube, wir hatten teilweise am Wochenende wirklich die vollen 100 Mbit in beide Richtungen plus Unity Media. Also wir hatten mehr Power, als wir irgendwie brauchten. Flüssig. Ich hätte tatsächlich ganz gerne irgendwie sogar noch ein paar Sachen mehr freigegeben. Irgendwie war für meinen Geschmack ein bisschen viel im Netz gesperrt, was nicht notwendig gewesen wäre, aber da würde ich sonst mit Timmy nochmal drüber quatschen. Der Ruben, der das WLAN gemacht hat, hat das meines Erachtens sehr gut gemacht. Also da konnte man sich auch wirklich total drauf verlassen. Man hat ihm gesagt, du, da ist Netzwerkanschluss, mach mal WLAN, und das lief. Also die Rückmeldungen, die ich übers WLAN bekommen habe, waren auch durchaus sehr positiv. Streaming, Netz, WLAN, was gibt es noch? Ich guck mal kurz ins Feedback-Pad. Also, Das Feedback-Pack sagt zum Thema Technik: Kabel waren total toll gesichert, stabiles Internet wie noch nie. Gerüchte besagen, es gab funktionierendes WLAN, das Streaming war klasse. Das sind die Positivsachen. Die Negativsachen sind, die Server waren viel zu laut. Das würde ich auch vollkommen unterstützen. Ich hätte die auch am liebsten nochmal umgebaut, nur war es dafür ein bisschen später, als mir das aufgefallen ist. Und ich wollte Timmy da nicht irgendwie 20 Minuten vor Eröffnung irgendwie die Server nochmal unterm Arsch wegbauen. Aber das sollten wir vielleicht beim nächsten Mal direkt so einplanen, dass die irgendwo hinkommen, wo sie nicht mitten im Saal stehen, weil auf Dauer sind die Dinger echt scheiße nervig. Da nochmal eine Nachfrage, das war doch sowieso nur ESX-Server, oder? Ja, ESX der eine und das andere die Firewall, aber ja. Also ESX kannst du irgendwo hinstellen, Hauptsache der hängt im richtigen Netz. Den hätten wir auch oben ins Kabuff schleifen können, wobei da will ich ihn nicht hochziehen, oder irgendwo anders in irgendeinen Raum. Der hätte unten einfach ins Rack gekonnt, in den Serverschrank oder neben den Serverschrank gekonnt, wo unten im Keller die Netzwerkverkabelung war. Da hätten wir abschließen können, da wäre keiner dran gekommen und das hätte kein Schwein gestört, aber mir halt zu spät eingefallen. Hatten wir einen Schlüssel für den Raum? Ja, ich hatte einen. Und da ist auch sonst außer vielleicht dem Hausmeister mal niemand, aber da würde ich mir keinen Kopf drum machen. Plus, es würde wahrscheinlich nichts schneller auffallen, als wenn jemand die Firewall klaut. Ja, wir brauchen so ein Gerät, um mehrere Kopfhörerausgänge dahin zu legen. Gibt es jemand, der ein bisschen Plan davon hat und irgendwie so ein Ding mal bestellen kann? Also, das Mischpult hat irgendwie einen Kopfhörerausgang, wir haben aber 4 Protokollanten und es wäre ganz cool, wenn wir dann irgendwie auch 4 oder 5 oder 6 Kopfhörerausgänge hätten. Ja, da gucke ich. Ich guck mal. Guck mal, dann würde ich vielleicht gegebenenfalls ganz dreist das sonstige Budget vom LPT dafür benutzen. Wenn das Ding jetzt um 10, 20 Euro kostet. Also passive Klinkensplitter gibt's genug. Ich weiß aber nicht, wie oft du das machen kannst, ohne dass du hinterher nichts mehr hörst. Ja, ich würde es mit dem Verstärker machen. Ich guck mal. Außerdem steht das Mischpult auf der Bühne und die Protokollanten saßen diesmal bei euch hinten, oder? Ja, nee, das Mischpult steht hinten und die Protokollanten sitzen direkt neben dem Mischpult. Na gut, dann sollte so ein Splitter für unter 2 Euro wahrscheinlich tun. Ja. Licht für die Kameras fehlte, davon habe ich tatsächlich relativ wenig Ahnung. Das würde ich einfach mal verschieben, bis Ansgar da ist. Der kann da vielleicht noch ein bisschen eher was zu sagen. Dann hat der Wutze noch geschrieben, Hintergrundleinwände teils durchsichtig, damit man irgendwie besser streamen kann, also einen gleichmäßigen Hintergrund hat und trotzdem irgendwie vielleicht durchgucken kann. In der Konfiguration ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, vom Mischpult oben zu sehen, ob gerade wer unten am Mikro stand oder nicht, weil halt die blöde Wand genau dazwischen stand. Das war aber schlichtweg blöd. Das kann man beim nächsten Mal auch einfach anders aufbauen. Das sollte nicht so das Problem sein. Dann gab es zwischendurch so ganz komische Knacken und Knarren immer mal wieder mit den Mikros, aber also großteils war es ja problemlos und dann kam es immer mal wieder. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht so ganz erklären. Es hörte sich nach Funkstörungen an. Ja, die Vermutung hatten wir auch. Das Merkwürdige war ja nur, dass wir im letzten LPT genau das gleiche Equipment hatten und wir hatten überhaupt kein Problem damit. Also ich kann dir von hier sagen, dass wenn mein Handy rechts von der Tastatur liegt, dann tutet es manchmal, wenn das gerade mal sich wieder im Netz anmeldet, aus meinen Verstärkerboxen unerträglich laut raus, lege ich es auf die andere Seite der Tastatur, passiert gar nichts. Also das kann sein, da braucht einer nur an der richtigen Stelle von so einem Verstärker irgendwas, so ein Handfunkgerät hingelegt haben oder sein Handy oder sonst was. Und wenn das einen Meter weg liegt, passiert gar nichts mehr. Ja, möglich ist es. Es war halt einfach vor allen Dingen deswegen merkwürdig, weil wir im letzten LPT das Problem meines Erachtens nicht ein einziges Mal hatten und bei diesem LPT es auf einmal irgendwie mehrfach passiert ist. Und zwar auch zu Zeitpunkten, wo irgendwie nur ganz am Anfang irgendwie 4, 5 Leute nur in der Halle waren und ich glaube außer Wutze oben noch keiner war und dem traue ich zu, dass er weiß, dass er sein Handy nicht neben die Audiotechnik legt. Ich denke, so gut kennt er sich damit aus, aber na gut, müssen wir mal schauen. Gab auch irgendwie das komische Problem, dass Ansgars Netzwerkkabel, also der hat irgendwie so ein Videokamera zu Netzwerkgerödel und nachdem Dirk und Nina die Dinger dann irgendwie ordentlich verklebt und verpackt hatten, gingen die Netzwerkkabel nicht mehr und wir mussten neue legen. Erklären konnte sich das irgendwie keiner, das war irgendwie alles sehr strange. Diese HDMI-Adapter, die machen offensichtlich störanfällige Signale. Ja. Ja, herumliegende Handfunkgeräte der Orga-Crew waren teilweise störend und nervig. Gut, muss man einfach ein bisschen mehr drauf aufpassen. Ich habe am Rednerpult die Gegenrede nur schwer verstehen können, war irgendwie immer geblendet. Ich glaube, am zweiten Tag hatten wir dann einen Monitor auf der Bühne, da müsste man ein bisschen mehr von dann mitbekommen haben. Ja, das mit dem Blenden ist richtig. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Ahnung, um zu wissen, ob und wie man das besser machen kann, ohne denjenigen halt im Dunkeln stehen zu lassen. Man müsste halt eigentlich mehr Scheinwerfer im Zweifelsfall von weiter oben drauf richten wahrscheinlich, aber das ist ja nur beschränkt möglich. Beim ersten Mal in Bottrop haben wir da gefühlt über eine Stunde rumgeregelt, welche Scheinwerfer zu hell sind, welche man runterregeln kann. Und Fazit war, dass wenn man die so weit runterregelt, dass man nicht mehr geblendet wird, dass es dann für die Kameras zu dunkel wird auf der Bühne. Also es wird im Saalbau sich wahrscheinlich nicht ändern lassen, wenn das nochmal passiert. Also der Trick ist normalerweise, dass man einen Scheinwerfer von der Seite aufstrahlen lässt, dass derjenige, der angeleuchtet wird, in eine andere Richtung guckt, als aus der der Scheinwerfer kommt. Ja. Ja. Ja. Müssen wir mal schauen, aber das würde ich auch besprechen, wenn Ansgar da ist. Also ich stand ja nur halt eben nur außerhalb des LPTs oben auf der Bühne. Ich fand's überraschend angenehm, da oben zu stehen. Also sprich, ich habe da den ganzen Saal noch sehen können. Ich fand das jetzt, da gibt's, sag ich mal, Bühnen, die sind noch schlimmer. Ja, das ist wohl richtig. Hier steht sonst noch als Anregung, anstelle der Twitter-Wall hätte man zum Beispiel die Möglichkeit, die TO, GO-Anträge, Arbeitssatzung anzeigen können. Die Idee finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Gerade die TO, speziell wenn sie häufiger mal geändert wird, wäre vielleicht wirklich nicht schlecht, dass man sie irgendwo hinwirft. Aber das mit der Twitter-Wall war ja auch nur total improvisiert. Da hätte man dann auch wieder jemanden haben müssen, der die TO dann die ganze Zeit aktuell hält. Naja, müssen wir mal schauen. Dabei fällt mir gerade ein, der Open Slides Server war irgendwie abgestürzt oder sowas, ne? Oder was war damit, dass es auf einem anderen Laptop lief von jemandem? Den Open Slides Server gab es anscheinend irgendwie nicht, weil ich weiß nicht wer, aber ich vermute, dass entweder Dustin oder der Unterstrich, den wir beim letzten Mal irgendwie auf ihren Rechnern hatten. Auf jeden Fall, als ich Timmy gefragt habe, wie ist denn die IP vom Open Slides Server, sagte Timmy nur, was für ein Open Slides Server, und da waren wir dann wieder mit unserer großartigen Vorbereitung. Also, okay, Open Slides. Es gibt da irgendwie einen vorbereiteten Server, dachte ich, Open Slides Server auf den Kisten, die der Kai noch eingerichtet hat. Heißt, auf den auf irgendwelchen anderen? Also ich weiß nicht, ob ihr die Server überhaupt mit hattet. Diese HP-Kisten waren das, glaube ich. Boah, frag mich mal. Ich hab nicht mal geguckt, welche das sind. Und eigentlich wissen muss das der Ansgar, der das früher immer gemacht hat. Ja. Wobei ich es für möglich halte, dass er das immer von seinem Laptop aus gemacht hat. Das ist durchaus möglich. Also da müssen wir echt mal schauen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, was so diese ganze Vorbereitung für den LPT angeht, ich bin da immer noch echt nicht glücklich mit irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich stehe auf dem LPT und dann heißt es auch, nee, Open Slide Server haben wir nicht und internen Streaming Server, ach nee, brauchen wir jetzt doch nicht. Und wir haben wieder irgendwie die Hälfte bis 2 Stunden nach Beginn irgendwie zusammen improvisiert. Also ich weiß, wir haben wenig Leute, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich war da irgendwie nicht glücklich mit. Ich hatte echt den ganzen Morgen irgendwie Bauchschmerzen, weil ich dachte, das ist nicht und das ist nicht und das ist nicht. Und ich war echt froh, dass wir so viele Helfer hatten, dass es dann nachher doch irgendwie alles halbwegs geklappt hat. Aber die Vorbereitung war irgendwie so lala. Ist halt irgendwie doof. Ich sag mal so, wir haben irgendwie 2 LPTs im Jahr. Und die Kisten, wenn du die vorinstallierst und dann ein halbes Jahr rumstehen lässt, ist auch irgendwie doof. Deshalb tendiere ich ein bisschen dazu, den Vorschlag, den der Wutze mal gemacht hat, ein bisschen zu modifiziert zu versuchen umzusetzen. Nämlich, dass man von diesen Servern irgendwo ein Image auf den Datenträger legt und das vorm LPT auf die Kisten zieht, die entsprechenden VMs. Ja, also ich würde vielleicht echt mal überlegen, ob wir uns fest vornehmen, 1 oder 2 Wochenenden vor dem LPT irgendwie einen Tag oder von mir aus auch 2 Tage, je nachdem, wie wir Zeit haben, so als Arbeitstreffen zu starten und dann uns wirklich ein paar Stunden hinsetzen und die ganzen Dinger mal ans Laufen bringen und das alles einmal vorher checken, damit wir nicht jedes Mal irgendwie wieder Freitagnachmittag bei Null anfangen, wie jetzt der Streaming-Server oder der Streaming-Rechner, da fällt uns irgendwie auf dem LPT auf, dass der so verseucht ist, dass du ihn in die Tonne treten kannst. Der OpenSlide-Server ist gar nicht dabei, weil irgendwie hat da keiner vorher drüber nachgedacht, dass der dabei sein sollte und so. Ich würde das ganz gern irgendwie echt mal ein Wochenende oder zwei Wochenenden vorher irgendwie einmal durchlaufen haben. Das ist halt momentan echt schwierig. Also ich habe auch irgendwie die Konfiguration der Switch erst auf dem LPT geschafft und auch das geht mir irgendwie so ein bisschen gegen den Strich. Ich sag mal so, die Konfiguration der Switche erst auf dem LPT zu machen, dafür spricht doch das eine oder andere, weil ja die räumliche Anordnung der Switche unter Umständen anders passiert als beim letzten Mal und man das erst vor Ort richtig genau weiß. Aber ansonsten stimme ich dir schon zu. Es ist halt so, wir haben noch nie den Streaming-Rechner vorher verliehen, in Anführungszeichen. Und ich fürchte, dass als wir den dem Bernd für diese ganzen Krähennest Videopodcasts geliehen haben, dass wir ihn da überfordert haben. Ja, also das mit den Switchen, da kann ich noch zu sagen, das ist tatsächlich ist der kleinste Teil wirklich nachher die Anpassung an die Örtlichkeiten, sondern da musst du einfach mal die Grundkonfig drauf und so basteln. Dann musst du halt noch den einen oder anderen Port hin und her basteln. Jetzt fehlte mir tatsächlich mit HP-Switch noch ein bisschen die Erfahrung, darum hat das ein bisschen länger gedauert. Das Anpassen an die Örtlichkeit ist tatsächlich im Endeffekt eine Sache von pro Switch 10 Minuten, wenn es hochkommt. Das ist tatsächlich relativ leicht gemacht. Jetzt, wo ich einmal die Config auch für mich selbst gemacht habe, bin ich wahrscheinlich auf jedem anderen LPT da ähnlich schnell fertig mit. Von daher ist das auch gar nicht mehr so wild. Mir geht es auch mehr um die Rechner hier. Streaming-Server, Open-Slide-Server. Dann dachte jemand, haben wir einen Pad-Server dabei? Nee, dann haben die Protokollanten sich selbst einen Pad-Server auf dem Laptop aufgesetzt, was auch irgendwie nicht so ganz geil ist. Was ich gut fand diesmal, ist, dass wir aus der Bertie die Rechner mitgenommen haben. Im letzten LPT wäre ich fast wahnsinnig geworden bei dem Versuch, du, wir brauchen einen Stream im Presseraum. Hat jemand noch einen privaten Laptop, den er dafür rausrückt? Und da hatte ich diesmal wesentlich weniger Bauchschmerzen mit. Ja, sollen wir mal kurz aufschreiben, was wir für Server oder Dienste auf so einem LPT kurz brauchen, damit wir sowas für den nächsten haben? Sollen wir das auf nächste Woche verschieben, wenn alle da sind? Weil ich weiß nicht, ob ich alle auf dem Schirm habe. Also auf dem HP-Server, dem einen, den der Kai immer mitgebracht hat, ist ein Pad-Server, ein Wikimirror und noch alles mögliche andere drauf. Ich will das jetzt auch nicht endgültig machen, sondern ich will nur sagen, nur von wegen, damit wir das jetzt noch so frisch haben, meine ich. Ja, wir können das ja, wir schreiben das mal einfach hier genau, LPT-Dienst und dann schreiben wir mal auf, was uns einfällt. Wer schreibt denn da gerade in Weiß? Jörg, bist du das? Das bin ich, ja. Wäre das denn für euch eine Option, dass wir eine Version vom Verwaltungsportal auf den ESX-Server mitlegen und die dann halt so übers Netz schalten, dass die nur unten bei euch ankommt? Das wäre dann einfach auszudiskutieren, deswegen habe ich hinten mal ein Sternchen hingemacht. Ja, das kannst du ja mal aufnehmen. Ich meine, das ist ja im Prinzip kein Akt. Die VM kannst du ja dann irgendwie auch wahrscheinlich remote irgendwie bespaßen. Und übers Netz durchschalten wäre für mich kein Thema. Also das ist kein Aufwand. Das wäre vielleicht besser. Dann haben wir nicht das Problem wie jetzt, der Jörg ist mit seinem privaten Laptop noch nicht da, auf dem die ganze Akkreditierung drauf ist. Und darum müssen wir halt nochmal irgendwie eine Stunde mit der Veranstaltung warten. Unabhängig davon, dass wir leider keine Stimmkarten auf dem Server ausdrucken konnten. Ja, aber das könnt ihr mal besprechen. Dann müssen wir mal schauen. Aber das wäre ja möglich. Was war das? PSX war das, ne? Gero? Bitte? Du wolltest einen PFX-Server aufsetzen. Mein war eben die Rede. Ansgar, du klingst, als hättest du einen Stimmverzerrer. Ja, du produzierst Artefakte. Einmal Mumble vielleicht neu starten. Es war eben von ESX die Rede und du meinst jetzt PXE. Ja, danke. Ja, fände ich als Gag nicht schlecht, solange wir wirklich sicherstellen als AG Technik, dass das nicht destruktiv ist. Ja, das können wir uns als Joke ja mal angucken, so als wenn alles andere gemacht ist. Und dann können wir ja mal schauen, ob wir uns dann Spaß mit erlauben können. Was ist Spaß bei dir mit dem PXE? Bitte? Entschuldigung. Ist heute doch eine Sitzung? Was ist Spaß? Ja. Schitte. Guten Abend. Guten Abend. Ist nicht schlimm, Ansgar. Wir haben gesagt, wir wussten ja, dass irgendwie einige das so halt mitbekommen. Wir machen gerade quasi nur so ein bisschen LPT-Nachbesprechungen, damit wir das, was wir noch frisch im Kopf haben, jetzt aufschreiben und dann können wir das nächste Woche nochmal mit allen besprechen. Schreiben also gerade einfach eigentlich erstmal zusammen, was anderes haben wir nicht gemacht. Wikimirror brauchen wir wahrscheinlich nicht, soweit ich das bisher sagen kann. Das wird wohl über den Proxy abgefrühstückt, der cached automatisch irgendwie die, weiß ich nicht, letzten 2 GB HTML oder so. Ja, der Trick bei dem Wikimirror ist, ich sag mal, kurz vorher mal über alle Anträge drüber zu laufen. Ja, das Problem ist nur, dass wir jetzt mit diesem Änderungsantrag, den wir haben, wir tatsächlich die aktuelle Wiki-Version immer brauchen, weil die Leute ja gegebenenfalls ihre geänderten Anträge ins Wiki einstellen müssen. Hast du das mitbekommen, den Antrag? Ja, den habe ich mitbekommen und in Anführungszeichen, sage ich mal, der muss ja dann im Open Slides geändert werden. Das reicht ja erstmal. Nein, der muss laut Satzung eine Stunde vorher über das Piraten-Wiki erreichbar sein. Das heißt, wenn das Wiki eine Störung hat während der Sitzung, ja, dann genau. Fällt's aus. Dann kannst du keine Änderungen eintragen. Dann kannst du höchstens die ausdrucken und im ganzen Saal verteilen. Das würde die Versammlungsleitung dir vielleicht durchgehen lassen. Deswegen schreibt man ja auch Tools in die Satzung. Naja, wir schreiben da ja auch Fristen rein, ne? Ist egal. LPT-Dienste. Pad-Server, Streaming-Server, Wikimirror, Proxy, Open-Slide-Server, Drucker, PXE. Ich schreibe den Streaming-Rechner mal explizit auf. Dann nehme ich mal Netzwerk und Firewall mit auf. Netzwerk ist ja nun nicht unbedingt ein Server, aber die Firewall ist ja quasi. Sonst noch irgendwas, was wir auf dem LPT anbieten? Ich weiß, ich reite drauf. Dann schreibe ich auch mal Strom auf. Ja, wenn wir Drucker aufschreiben, können wir auch Strom aufschreiben, das stimmt schon. Ja, die Idee des PXE-Servers ist zu gucken, wer an seinem Rechner defaultmäßig LAN-Boot enabled hat. Dann machen wir uns irgendeinen Joke, irgendeinen Quark und alle, die dann ihren Rechner mit LAN-Boot im Netz hochfahren, kriegen dann, weiß ich nicht, den BKA-Trojaner als JPEG irgendwie angezeigt oder irgendeinen Scheiß halt. Ja, die Idee war eine Seite. Vielen Dank, dass Sie Ihren Rechner der AG Technik gespendet haben. Ja, alternativ installieren wir da einfach einen Bitcoin-Miner drauf. Das ist, finde ich, eine sinnvolle Idee. Das ist dann mal eine andere Form der Tellerspende. Nee, also es ist tatsächlich reiner Joke. Ja, ich glaube, das ist es soweit erstmal. Mir fehlt zumindest... eine Sache habe ich noch. Wenn ich schon Wünsche draufschreiben darf, dann schreibe ich mal Logging-Server bzw. Monitoring auf. Dann kann ich nämlich die ganzen Logs von meinen Switchen irgendwo zusammenlaufen lassen. Ja, aber ansonsten ist es das, glaube ich, oder? Habt ihr schon so eine Druckstation? Ich meine, wir haben ja mittlerweile genug PCs, dass wir irgendwo einen PC hinstellen, an dem ein Drucker ist. Und sobald jemand ankommt und sagt, hier, ich muss das ausgedruckt haben, wird der nur noch an diesen PC verwiesen. Der braucht ja auch nicht im Netzwerk zu sein. Wenn man was aus dem Wiki haben will oder so. Und wie bringen die Leute das da hin? Steckst du dann fremde USB-Medien an den einen Rechner? Ja, natürlich. Ist ein Ubuntu drauf und danach wird's wieder tot gemacht. Ist ein vom PXE gebootetes Ubuntu drauf. Ja, ich denke, das könnte man sich durchaus mal überlegen. Müssen mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt vor jedem LPT irgendwie in irgendeiner vielleicht kommenden Landesgeschäftsstelle oder Berti oder so jedes Mal irgendwie die ganzen Arbeitsplätze abzubauen und jedes Mal die Rechner neu zu formatieren, weil das ist ja, was wir jetzt haben, ist, die Rechner, die wir auf dem LPT hatten, da hat der Dirk irgendwie Debian drauf geknallt. Und wenn die jetzt in der Berti wieder eingesetzt werden sollen, dann muss der Timmy da wieder Windows mit Active Directory drüber bügeln und so. Das ist auch alles ziemlich kacke. Die werden nicht mehr in der Berti eingesetzt. Behaupte ich jetzt mal. Ja, aber, ne? Ich weiß, was du meinst. Eine Frage, dieser Open Slide Server, ist so die Idee, dass jeder Teilnehmer auch Open Slides auf seinem Desktop aufrufen kann, ne? Kann man damit machen. Also der Hintergrund ist tatsächlich erstmal, dass dieses Open-Slides-Gedöns halt als Server-Client-Geraffel läuft. Also das ist irgendwie HTML-Gedöns und steuern kannst du es über einen Browser und angezeigt wird es auch über einen Browser. Also im Prinzip ist es tatsächlich, das ganze System ist halt Server plus HTML und du könntest es dann tatsächlich auch ja zur Anzeige im Netz freigeben. Ja, damit man zum Beispiel eine Kriterium sehen kann, wo man überhaupt... Ja, zum Beispiel. Und dann könntest du das auch irgendwie benutzen. Durch den Proxy leiten, ne? Ja, da geht auf jeden Fall noch einiges. Ja, gut. Und deswegen auch interner Stream. Das eine Woche oder zwei vorher zusammensetzen, um den ganzen Scheiß einmal aufzusetzen, weil auf dem LPT, das merkst du ja, da geht das völlig unter. Ja. Vielleicht irgendwie nur so eine Webseite, wo alle Dienste mal irgendwie also alle wichtigen Links für den LPT stehen. Also ganz ja, dumm. Ja. Ganz klar dafür. Und wenn unser internes Netz gut genug ist und das WLAN nach draußen stark genug ist, dann ist es nämlich auch schön, dass die Leute, die draußen zum Rauchen stehen, sich vielleicht auf ihrem Pad einen Stream angucken können. Ja, zum Beispiel auch das. Und wenn sie nur gucken wollen, wann es weitergeht. Also wenn du irgendwie auch vielleicht von der TO oder so oder vom Protokoll irgendwie eine Mobilseite hast, wo du draußen siehst, jetzt kommt gleich mein Antrag. Weil ich weiß nicht, ich habe die Hälfte der Anträge, die ich irgendwie machen wollte, habe ich diesen LPT verpasst, weil ich immer irgendwo unterwegs war. Ja, naja, auf jeden Fall mit dem Open Slides müssen wir nochmal gucken und mal gucken, wer es mal bedient. Ansgar, habe ich das eigentlich richtig mitbekommen, dass ihr euch noch ein bisschen in die Haare bekommen habt beim Abbau? Ja, mal gucken. Alles klar. Das ist eine sehr spannende Antwort. Wer ist denn ihr? Jetzt machen wir noch eben die Sitzung zu Ende. Gibt es noch was zum Thema LPT, Feedback oder Dienste? Oder gibt es noch was zum Thema Sonstiges? Genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Der Uplink war gut, super. Brauchen wir mal irgendwie so ein, sollten wir uns, wir hatten, nein, nach dem letzten Bottrop-Termin hatten wir darüber nachgedacht, irgendwie doch mal so eine Backup-Strecke über Satellit irgendwie mal zu evaluieren. Sollen wir das auch nochmal so als Idee aufnehmen? Das würde ich abhängig davon machen, wer sich als nächster LPT-Standort bewirbt, beziehungsweise ausgewählt wird, weil in Bottrop hatten wir ja zwei Warnstrecken. Ja, okay. Weil da im Endeffekt jetzt, nachdem wir das mit der Stadt gefixt hatten, die eine auch völlig ausgereicht hätte. Aber egal. Was ich noch habe, ich weiß nicht, die meisten werden das mittlerweile mitbekommen haben, dass von den LV-Beamern zwei wieder aufgetaucht sind. Also der Tageslicht-Beamer war ja die ganze Zeit in der Berti, den zähle ich aber nicht mit, weil ich den hässlich finde. Die beiden Acer-Beamer sind wieder aufgetaucht. Den einen hat der Eiself irgendwo im Rhein-Sieg-Kreis zusammen telefoniert nach irgendwie 3 Dutzend Telefonaten. Der andere war die ganze Zeit in Dortmund und da habe ich auch eine E-Mail drüber bekommen, die aber nie bei mir angekommen ist, aber das war natürlich total bekannt. Den hat der Wutze nämlich mitgebracht, den habe ich dann einkassiert auf dem LPT, genauso wie den anderen Acer, den der Frank mitgebracht hat. Der eine Acer ist jetzt bei mir, der andere ist beim Timmy, der braucht den heute Abend für die Krypto-Party. Der Gedanke ist, dass wir die auch danach irgendwie so in NRW verteilen, dass die irgendwie möglichst nicht alle Beamer an einem Ort liegen, sondern irgendwie jeweils einen Beamer bei einer Person. Damit halt, wenn die mal irgendwo hin müssen, die Wege halt nicht immer zwangsweise nach Düsseldorf oder so führen. Dann würde ich gleich mal gucken, dass ich hier den Quark mit der, na wie heißt das, mit dem Ausleiting auf Piratentechnik fertig mache. Vielleicht nochmal drüber schauen. Da müssten wir vielleicht nochmal drüber reden, ob wir das ab jetzt wirklich generell mit Pfand machen. Beim RL-Treffen, so habe ich das noch nicht so drastisch gesehen wie der Alex, nachdem das jetzt mit den Beamern so eine Katastrophe war und kein Schwein wusste, wo die sind. Sehe ich das definitiv anders. Und auch, weil auf dem LPT haben wir ja auch Netzwerkkabel gegen Pfand verliehen und die sind auch bis auf ein Kabel wiedergekommen. Das ist ja auch mal eine Neuigkeit. Das ist, glaube ich, sonst auf dem LPT auch nicht unbedingt so gewesen. Von daher, ja, ich würde das jetzt einfach mal zur Diskussion freigeben. Pfand, kein Pfand, Höhe des Pfandes. Pfand ist schon beschlossen. Was wir formal noch brauchen, ist ein LAVOR-Beschluss dazu. Ja, das ist das kleinste Problem. Ich glaube, spätestens nach der Sache, dass jetzt ein Beamer weg ist und zwei irgendwie verschollen waren, werden wir da keine Probleme mit haben. Die Frage ist halt wirklich nur, was machen wir realistisch? Also ich möchte den Pfand eigentlich nicht auf die Höhe des Wertes der Beamer setzen, weil dann kann sich nachher die Hälfte der Piraten das gar nicht erlauben, den mitzunehmen. Andererseits möchte ich irgendwie auch keinen Pfand von 5 oder 10 Euro machen, weil wenn der Beamer dann weg ist, kannst du dir auch ein Ei drauf braten. Wir hatten 50 Euro angesetzt. Das reicht, um für normale Abstände den Sprit zum Hinfahren und Abholen zu decken. Finde ich auch in Ordnung, 50 Euro. Wenn wirklich jemand nicht zahlen kann, kann man vielleicht nochmal drüber reden. Aber 50 Euro finde ich in Ordnung. Wir können auch sagen, 100 Euro in Ermessensspielraum für denjenigen, der das Pfand kassiert. Das geht ja wohl eh gegen Quittung. Ja, mit Ermessensspielraum wäre ich ein bisschen vorsichtig, dann hast du nachher wieder das Gedönse mit, ja, aber nur weil ihr den mehr mögt, bla bla. Was ich überlegt habe, ist tatsächlich zu sagen, irgendwie, du machst 50 Euro und wenn das beim ersten Mal bei der Person geklappt hat, nimmst du beim nächsten Mal nur noch die Hälfte. Also dass Leute, die sich irgendwie bewährt haben, dass sie die Dinger auch rechtzeitig immer wieder zurückbringen, dass die dann da irgendwie. Ach, das macht nur unnötig Buchführungsprobleme. Ja, Datensparsamkeit. Ja, okay, ist akzeptiert. Dann würde ich das dem LAVO mal so schreiben und dann gucken wir mal, was der dazu sagt. Gibt es noch mehr Meinungen zur Höhe? Weil 50 Euro für einen Beamer, weiß ich nicht, ob das unbedingt dafür sorgt, dass er zurückkommt. Also so ein Beamer kann auch 1000 Euro kosten. Ich weiß nicht, was unsere jetzt effektiv wert sind. Nee. Also ich sehe das so, dass der Pfand halt ein Argument ist, den schnell zurückzubringen, dass der auf jeden Fall zurücksichert, dass wir wissen, wer den hat. Also den Pfand behalten wir ein, wenn das Ding zu spät zurückkommt. Wenn der gar nicht zurückkommt, wissen wir, an wen wir den ausgeliehen haben, weil Online-Reservierung, und dann darf der LAVO den dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Anwälten bewerfen oder so. Das ist mir relativ wupe. Mir geht es tatsächlich darum, dass beim letzten Mal hatten sich irgendwie, ich glaube Gelsenkirchen, ja, ich weiß es nicht, irgendwer hatte sich die Soundanlage ausgeliehen und dann war Sommerfest mit der Berti und das Scheißding ist nicht wieder zurückgekommen rechtzeitig und der Alex musste dann irgendwie durchs halbe Ruhrgebiet buckern mit seiner Privatkarre, um die Boxen einzusammeln, weil wir sonst auf der Berti keine Boxen gehabt hätten auf dem Sommerfest. Und in solchen Fällen hätte ich das Pfand dann tatsächlich einfach einkassiert. Okay, also ist das Pfand nicht fürs Gerät, sondern für die Überziehungsgebühr, die wir ansonsten kassieren? Ja, quasi. Okay, dann sind auch 50 Euro völlig im Rahmen und das, wenn es einmal geklappt hat, die Hälfte, finde ich auch okay. Ja, ich kann das ja erstmal dem LAVO so erzählen und dann gucken wir, was die davon halten. Die müssen das ja im Endeffekt entscheiden und dann würde ich jetzt nochmal fragen, wir haben zwei Beamer effektiv. Ich zähle den Tageslichtbeamer jetzt mal nicht, weil das so ein riesiger Klotz ist. Wo stationieren wir die am sinnvollsten? Sprich, wer ist am ehesten regelmäßig zu erreichen und wie kriegen wir die vielleicht auch so in der AG-Technik verteilt, dass die jetzt nicht irgendwie in Bottrop und in Essen sind, sondern vielleicht ein bisschen verteilter? Also einen im Ruhrgebiet finde ich durchaus sinnvoll. Die Frage ist, gibt es jemand, der gegebenenfalls den Ausleiher machen würde und vielleicht nicht hier im gleichen Eck wohnt, sondern eher Richtung Köln-Bonn oder eher Richtung OWL, dass die Dinger zumindest eine Chance haben, näher bei den Leuten zu sein? Also fürs Rheinland könnte ich den übernehmen. Wohnst du? Im Rhein-Sieg-Kreis. Ah, da wo das Ding das letzte Mal verschollen ist? Wundert mich irgendwie, weil wir noch nie einen Beamer von euch hatten. Oder von uns, sag ich. Wäre mir neu. Wir werden öfter verwechselt mit dem REK. Nee, das wüsste ich. Die habe ich auf meiner persönlichen Liste. Das wüsste ich, wenn er da gewesen wäre. Okay, weißt du, wer den bei uns angeblich hatte? Nee, der Eiself wollte damit nicht so, ich weiß nicht, ob er es vergessen hat oder ob er es nicht so recht rausrücken wollte, damit ich demjenigen nicht den Kopf abreiße. Ich weiß nur, dass der von da wiedergekommen ist. Okay, weil wir haben eigentlich einen selber, der von demjenigen, der die Firma hat, immer mal wieder ausgeliehen wird. Und mir ist nicht bekannt, dass wir im Kreisverband jemals vom Landesverband ein Beamer uns besorgt haben. Ja, deswegen wunderte mich das eben gerade, aber ist auch egal. Mal fragen, vielleicht sagt ihr dir das ja, keine Ahnung. Es ist mir auch ehrlich gesagt gerade relativ egal, weil ich bin tatsächlich eher grummelig auf denjenigen, der den unkommentiert ausgeliehen hat, als derjenigen, der ihn hatte. Nun ja, ist egal. Ich schlage vor, wir eruieren mal, wo wir Satellitengeschäftsstellen / Abgeordnetenbüros haben. Und wenn wir das da die Übersicht haben, die wird ja hoffentlich in absehbarer Zeit mal möglich sein, können wir uns überlegen, ob davon nicht eins geeignet ist. Also der eine Beamer war bis jetzt im Wahlkreisbüro in Dortmund. Darum, ich bin da mittlerweile echt, vielleicht ist das gerade ein bisschen sehr paranoid, einfach nur doof gelaufen, aber ich bin eigentlich nur sehr begrenzt gewillt, den außerhalb eines AG-Technik-Mitglieds zu deponieren. Also wenn es, ja, ist dann Ruhrgebiet, aber wenn es nur darum geht, dass der bei AG Technik liegt, dann kann man das bei mir mehr machen. Ab 12 Uhr täglich auch hier erreichbar. Naja, da müsste man vielleicht doch gucken, ob wir den Arndt in Paderborn erwischen oder haben wir jemand aus Münster oder so? Ja, ich guck gerade mal. Also von der Häufigkeit und der Menge der Piraten würde ich die vielleicht tatsächlich so irgendwie auf der Nord-Süd-Achse verteilen. Also irgendwo hier einen Raum Bottrop, Essen, irgendwo so Ruhrgebieten, einen dann Richtung Köln, Bonn, die Ecke. Das ist zwar für die Leute in Bielefeld und Paderborn immer noch weit weg, allerdings weiß ich auch nicht, wie hoch da der Bedarf ist und ob dann nicht im Endeffekt die Leute aus dem Ruhrgebiet, die häufiger was machen, dann häufiger das Ding irgendwie aus Paderborn ranschaffen müssen. Also das müssen wir vielleicht nicht jetzt klären, aber unter Umständen, und da müssen wir ja den Budgetplan für nächstes Jahr abwarten. Muss man vielleicht mal gucken, ob man vielleicht noch ein oder zwei in Nordrhein-Westfalen verteilen kann. Ja, das können wir auch nächste Woche nochmal besprechen, wie wir das genau machen. Ich kann das ja erstmal an den LAVO dirigieren, dass die sich darüber bewusst werden, wie sie das überhaupt gemacht haben wollen. Und dann klären wir das nächste Woche. Da können wir dann auch klären, ob wir dem LAFO mal vorschlagen, dass wir ein Budget brauchen. Dann würde ich als erstes fragen, wofür? Also meines Erachtens sind wir als einzig schon relativ gut ausgestattet. Wir haben für alles quasi eine Generalbeauftragung mit Erstattung für die Mitglieder. Wir haben bisher eigentlich alles, was wir an Hardware angefordert haben, irgendwie so durchbekommen. Habe ich was übersehen oder welchen Hintergrund hat das? Ich sag mal, wir überlegen uns was wir irgendwie für clever halten und haben dabei nicht unbedingt die finanzielle Situation des Landesverbands im Kopf. Und dann stellen wir einen Antrag, machen auch plausibel, dass das notwendig ist und so. Und ich sag mal, wenn jetzt Steffi tatsächlich für das nächste Jahr einen Budgetplan macht, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir uns mal im Vorhinein überlegen, in welchem Rahmen wir denn vielleicht noch mal was brauchen im Laufe des Jahres. Jetzt mal von irgendwelchen überraschenden Rec-Abbränden abgesehen. Ja, also ich denke, für 2014 ist das immer ein bisschen was anderes. Da wird das mit dem Budget für die Technik wahrscheinlich eh kommen. Ich weiß, dass der Schlumpf da zumindest schon mal einen groben Überschlag eh auf dem Plan hat. Da würde ich aber warten, bis das generell mit dem Budget kommt, weil wenn du das jetzt anfragst, kann ich dir relativ sicher sagen, dass da noch keine wirklich sachliche Aussage zu möglich ist. Wir können das aber gerne mal im Hinterkopf behalten. Naja, ich sag mal so, wenn wir was andiskutieren, was wir vielleicht an zusätzlicher Hardware im nächsten Jahr brauchen, dann könnten wir das irgendwann auch mal rechtzeitig kommunizieren. Ja, ich fände es wahrscheinlich geschickter, die Steffi wird in ihrem Budgetplan die AGs und wahrscheinlich vielleicht sogar die AG-Technik individuell irgendwie ein Budget aufstellen und dann halte ich es für geschickter, halt zu sagen, ey, das ist zu wenig oder das ist zu viel. Das ist wahrscheinlich geschickter. Ja, ich denke, in die Richtung wird das eh laufen. Haben ja dieses Jahr auch, glaube ich, ganz gut gehaust mit den Ausgaben, sage ich mal vorsichtig. Und ich sehe momentan nicht, dass die Bedürfnisse größer werden, sondern wenn wir für was Geld bräuchten, dann müssten wir uns eher Menschen kaufen. Ich glaube, hardwaremäßig sind wir momentan eigentlich ganz gut dabei, oder? Ja, drittes weg, solange es die noch gibt. Ja, okay. Aber das ist ja auch momentan noch keine Ausgabe, die unbedingt notwendig ist, sondern mehr so eine Mischung aus, bevor es ausverkauft ist und jetzt diese Einzelsituation, dass es für einen Umzug praktisch wäre. Ja, müssen wir mal schauen. Sonst würde ich das mit den Beamern erstmal so an den LAFO schreiben und wenn sonst keiner mehr was hat, dann nächster Termin 28.10. Gleiche Stelle, gleich sonst noch irgendwie Anmerkungen? Ich bin wahrscheinlich wie jeden Montag außer heute nicht dabei. Okay, dann mache ich jetzt die Sitzung zu. Dankeschön. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.